Bei Luther in Wittenberg heute hoher Besuch, der König von Dänemark. Wir bauen den Dänen, der Luthers Reformation ganz wesentlich mitfinanziert hat, und seinen verbürgten Besuch in diesem Stück ein, obgleich der König in diesen Jahren schon in die Flucht gejagt war. Ebenso veränderten wir den Zeitpunkt des Erscheinens der ersten Bibelübersetzung ins Dänische. König Christian II. War nach Wittenberg gereist, zuerst zu Luther zu pilgern, denn der Reformator war dermaßen gefragt, dass man buchstäblich wallfahrtete zu ihm. Zu sehr großen Freude Katharina von Boras, die nie weiß, wie sie das Haushaltsgeld auftreiben soll, kann der König auch deshalb 500 neue Testamente bei ihr zu bestellen. Denn Martin hatte eine krankhafte Nichtbeziehung zu Geld aus intellektuellem Dünkel. Fürs Geld sind Juden gut. Vermutlich war diese Grundhaltung sein eingefleischter Antisemitismus. Er verachtete das Geld derartig, einmalige Kuriosität, dass er ablehnte, für Geld zu schreiben. Zwar gründete er eine Familie, arbeitete aber honorarfrei. Abermals der traurige Beleg, jeder ist anders, albern, so wie jede Zeit. Denn Geld, ganz im Mittelalter, galt es als unfein, dass man es abschob an die Juden, die sollten sich damit die Hände schmutzig machen, durften ja auch, generationenlang Berufsverboten unterworfen, ein Handwerk gar nicht ausüben. Der geübte Schnorrer, so verleumdete man Luther, habe sich aus Geldverachtung kein Gewissen gemacht. Seine Witwe, eine Rentelose, fast alles damals bettelarm zurückgelassen. Das ist bestimmt nicht wahr. Sieht man heute in Torgau die lebensgroße steinerne Plastik Katharinas, einst auf ihrem Grab, jetzt in eine Kirchenmauer eingelassen, so ist allein sie schon der Beleg, dass Katharina keineswegs ganz arm gestorben sein kann. Immerhin hatte Luther ihr auch mehrere Landwirtschaften gekauft. Sie brachte viele Schweine zu Markte, vermietete an zahllose Studenten. Einer ihrer Söhne war Arzt, der zweite höherer Beamte bei Hofe. Käthe mit dem König am Tisch, auf dem ein halbes Dutzend ganz erlesenen, kostbaren Weingläser stehen. Diese Gläser sind das Gastgeschenk seiner Majestät an den Hausherrn. Im Verlauf des Gespräches wird der König Käthe einen sehr kostbaren Ring, ist überliefert, an den Finger stecken. Luther holt Wein, noch nicht sichtbar. Sie sagt: Darf ich Majestät bitten, solange wir allein sind? Doch warum eigentlich? Luther sollte das hören. Ihm auszureden, dass es Sünde sei, für Schreiben Geld einzunehmen, der Mann spinnt. Schreiben ist doch schließlich ein Handwerk wie jedes. Und das Einzige überhaupt, was er Nützliches kann, außer Predigen. Wahrhaftig? Wie kann ein Schriftsteller diesem Wahn verfallen? Der eine ernährt sich so, der andere anders. Nichts scheint mir natürlicher und gottgefälliger, als durch Schreiben, überhaupt durch Kunst, Geld zu verdienen. Und zwar umso mehr, je seltener ist, was die können. Jeder ist anders, albern, sagt Luther sogar selbst, merkt aber nicht, wie das keiner merkt, wo er es ist. Ja, richtig. Sonst wäre er es nicht gerade da. Bildet sich ein, geistige Früchte kämen von Gott. Die dürfe man nicht ebenso zu Geld machen wie das, was man auf dem Feld erwirbt oder durch Schweinezucht und Zimmer vermieten. Wir müssen hier Zimmer vermieten, sonst kämen wir nicht über die Runden. Luther betritt das Zimmer. Eure königliche Majestät können nicht vermuten, der Wein in meinem bescheidenen Keller könne es mit der Qualität der wundervollen Pokale aufnehmen, die uns mitzubringen, Majestät, die Güte hatten. Weißen, Majestät, oder roten? Ach, bitte, Weißen. Was sind schon Gläser ohne Wein? Wird Kranach, Majestät, hier abholen oder dürfen Käthe und ich, Majestät, hingeleiten? Bin erst gegen Abend bei Kranach angesagt. Aber meine Hauptsorge zuerst, Herr Doktor. Wie finde ich Dänen, die ihre Großtat wiederholen, die Bibel für mein Volk zu übersetzen? Mein bescheidener Rat, zuerst meiden Sie Gelehrte. Einen Dichter nehmen, in Dänemark findet sich bestimmt einer, der volkstümlich schreibt. Unter Deutschen haben vor mir sicher 10 versucht, das Neue Testament zu übersetzen. Lauter Professoren, jeder unlesbar. Aber Poeten, Herr Doktor, können doch weder Latein noch Hebräisch. Können genug, Majestät. Und von den alten Sprachen wollen Sie ja endlich weg. Gelehrte, Verkehrte, die wissen zu viel. Ich glaube, das lähmt ihr Produktives. Was rauskommt, war immer Vulgata Rotwelsch, Majestät. Darf ich in Ehrfurcht empfehlen, Majestät brauchen einen, der mitten in der Stadt lebt, nicht abseits, auf dem Campus, über den Wolken. Am besten einen gebildeten Handwerker, einen Arzt, also einen Juristen, einen Architekten, einen Apotheker. Vor Theologen muss ich schon deshalb warnen, weil ich leider selber einer bin. Gelehrte sind zu schriftgetreu aus Angst. Fachleuten fehlt meist die Fantasie. Ich konnte ja, getarnt als Junker Jörg, durch Eisenach ungeniert spazieren und fragte alle Leute, wie sie nennen, was sie arbeiten. Viele konnten das selber nicht ausdrücken, aber doch erstaunlich, wie anschaulich mir Bäcker oder Türmacher, ja jeder Handwerker, frei nach Schnauze, doch genau erklären konnte, wie er zum Beispiel Schuhe macht oder wie das Leder heißt. Viele Worte hatte ich noch nie gehört, sondern musste sie erst aufschreiben für die Bibel. Jemand, der gezählt haben will, meinte, ungefähr jedes vierte Wort habe es nicht gegeben, bevor nicht Sie, Herr Doktor, es zum Drucker gebracht hätten. Das auszuzählen, dazu hatte ich nicht auch noch die Lust. Bin über die Mühe fast zu faul geworden, auch das Alte Testament noch einzudeutschen. Wahrhaftig, das Alte sollen gefälligst Jüngere deutsch machen. Majestät, sehen doch, Luther ist ganz fertig. Erst an ihm sehe ich, geistige Schufterei ruiniert Menschen schlimmer als körperliche.